Auf der Rückfahrt zu seinem Hotel greift Jalbert zu einem Wegwerfhandy, um einen Anruf zu tätigen. »In seinem Pickup waren keinerlei Drogen«, berichtet Colton ihm, »unter dem Sitz nicht und auch sonst nirgends.« »Ist schon in Ordnung«, sagt Jalbert, obwohl es das nicht ist. »Dann hat er das Zeug eben gefunden und entsorgt, das ist alles. Wie ein Wolf, der eine Falle riecht. Und was Sie angeht, Trooper, Sie halten dicht, okay? Sie haben ihn nur angehalten, weil er in Schlangenlinien gefahren ist.« »Genau«, sagt Colton. »Es dürfte klug sein, diesen Anruf zu löschen.« »Hab verstanden, Inspektor. Tut mir leid, dass es nicht geklappt hat.« »Danke für die Mitarbeit.« Jalbert legt auf und verstaut das Handy wieder unter dem Sitz. Er wird es noch eine Weile behalten, vielleicht 10 Tage oder so, 5 plus 5, 4 plus 6 und so weiter, es dann wegwerfen und sich ein anderes besorgen. Denkt Coughlin, dass er ihm die Drogen untergeschoben hat? Natürlich. Kann der etwas dagegen tun? Nein. Die Kollegen von der Polizei würden sagen, dass er sich das Koks selbst besorgt hat, aber dass er es gefunden hat, das hätte Jalbert nicht erwartet. Coughlin ist wirklich wie ein Wolf, und zwar einer, der jede Falle riecht, egal wie gut sie verborgen ist. Wenn man ihn nicht aufhält, wird er wieder einen Mord begehen. Er muss aufgehalten werden, nicht nur wegen der armen Miss Yvonne, sondern auch anderer junger Frauen wegen, die das Pech haben könnten, seinen Weg zu kreuzen. Und wenn er nach Colorado zieht, denkt Jalbert, verlieren wir ihn womöglich aus den Augen. Tiere wissen, wie man sich versteckt, sie wissen, wie man im Gebüsch verschwindet. Er muss unbedingt hier in Kansas aufgehalten werden. »Nehmen Sie mich doch fest«, flüstert Jalbert und schlägt mit der Faust aufs Lenkrad. Bumm! Was für eine Arroganz, was für eine Frechheit. Aber wissen Sie was, Mr. Coughlin? Wir sind noch nicht fertig mit Ihnen, noch lange nicht.« Er denkt an Coughlins Gesichtsausdruck, sein ständiges, glattes Leugnen, seine Unverfrorenheit. »Nehmen Sie mich doch fest!« Jalbert muss sich beruhigen, damit er über seinen nächsten Schachzug nachdenken kann. Er muss zählen. Der Rezeptionist im Hotel, es trägt den Namen Celebration Center, blättert in einem merkwürdigen Katalog mit dem Titel »What on Earth?« Momentan studiert er ein T-Shirt mit der Aufschrift »Für Bären sind Menschen im Schlafsack weiche Tacos«. Er wird von einem Gast unterbrochen, der auf seine Theke zumarschiert kommt, und zwar nicht irgendein Gast, sondern dieser Inspektor vom KBI. Obendrein sieht der wütend aus, richtig wütend, sein Gesicht ist tiefrot bis hoch zu beiden Seiten seiner zottligen Haartolle, die auf beinahe komische Weise außer Form geraten ist, wobei dem Rezeptionisten nicht nach Lachen zumute ist. Die Augen des Inspektors sind weit aufgerissen und quellen irgendwie blutunterlaufen hervor. Eilig schiebt der Rezeptionist den Katalog unter die Theke und fragt, wie er behilflich sein könne. »Die Stühle sind weg.« »Was für Stühle, Sir?« »Die Klappstühle. Ich hatte 4 Klappstühle aus dem Konferenzraum oder Business Center oder wie man immer das hier nennt. Die hatte ich genauso aufgestellt, wie ich es haben wollte, und jetzt sind sie weg.« »Offenbar hat der Zimmerservice...« »Ich hab das bitte nicht Störenschild an die Tür gehängt«, brüllt Jalbert. Eine Frau, die auf dem Weg zum Souvenirkiosk ist, blickt erschrocken herüber. »Die Schilder sind ziemlich alt«, sagt der Rezeptionist und fragt sich, ob der Inspektor wohl bewaffnet ist. »Manchmal fallen sie runter und dann sehen die Zimmermädchen nicht, dass...« »Das Schild ist nicht runtergefallen!« Natürlich weiß Jalbert nicht, ob es heruntergefallen ist oder nicht, aber er ist einfach zu aufgebracht. Er hatte sich so auf die Stühle gefreut. »Ich lasse gleich jemanden kommen, der...« »Nicht nötig, ich hol die Dinger selbst.« Jalbert bemüht sich, die Stimme zu senken, weil ihm bewusst ist, dass er es ein bisschen übertrieben hat. Aber trotzdem, in seine kleine Suite zu kommen und festzustellen, dass die Stühle verschwunden sind, das war ein echter Schock. Er geht zum Business Center und greift sich 5 Stühle, nur dass sich 2 in der einen und 3 in der anderen Hand verkehrt anfühlt, unausgewogen. Er überlegt, ob er einen 6. mitnehmen oder einen zurückstellen soll. Das ist eine schwierige Entscheidung, weil er ständig daran denken muss, wie unverschämt Coughlin ausgesehen hat, als er sagte, wenn Sie wollen, dass ich in Kansas bleibe, sollten Sie mich einfach festnehmen. Und dann zur Krönung, die Jalbert zur Weißglut treibt. Tja, das können Sie offenbar nicht. Es ist so frustrierend, weil es stimmt. Aber nur vorläufig, denkt Jalbert. Er entscheidet sich für 4 Stühle und während er zum Aufzug zurückgeht, zählt er mit gedämpfter Stimme 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Er weiß, dass das mit der Zählerei eigentümlich ist, aber es ist harmlos. Eine Methode, kontraproduktive Gedanken zu besänftigen und einen klaren Kopf zu bekommen. Er ist bei 9, 2, 3, 4, als er die Rezeption erreicht, was insgesamt 36 macht. »Vorhin habe ich mich daneben benommen«, sagt er zu dem Mann hinter der Theke. »Bitte entschuldigen Sie das.« »Kein Problem«, sagt der Rezeptionist und sieht zu, wie Inspektor Gerber zum Aufzug geht. Der dabei anscheinend etwas vor sich hin murmelt. »Na, jedem Tierchen sein Pläsierchen«, denkt der Mann am Empfang. »Ein guter Spruch für ein T-Shirt«.